Fischer und Göbel kommen mit Verspätung, aber gestorben wird immer. Wir holen nach den Nekrolog für das Jahr 2015. Wir ehren die Gestorbenen in Rock und Pop. Und beginnen mit Jazz. In diesem Falle mit Dave Brubeck und Take 5. Thank you. Mit Verspätung, aber fröhlich wie immer, der Nekrolog, die gestorbenen Künstler 2015, das war Dave Brubeck mit Take 5. Ja, den Januar haben wir schon mal verstreichen lassen, weil wir uns ja leider auch mit prominenten, großen Künstlern befassen mussten, die schon 2016 gestorben sind. Dazu später mehr. Und natürlich in einem Jahr im Nekrolog 2016. Jetzt kommen wir zu Natalie Cole, die starb kurz vor Ablauf des Jahres. Wir hören das Will. Verstorbenen 2015 Natalie Cole und Leslie Gore, It's My Party. Einer der ganz Großen des Blues ist B.B. King, auch im vergangenen Jahr gestorben. Er hat mit anderen zusammen den Blues elektrisiert. Wir hören, The Thrill Is Gone. Thrill is gone. King und jetzt ein Mann ohne Blues im Nekrolog 2015 hier auf Radio Marabu, Lemmy von Motorhead. Nekrolog 2015, das waren Motorhead. Wir wollen nicht nur an Rock- und Popgrößen erinnern, die 2015 gestorben sind, sondern auch an andere prominente Künstler, zum Beispiel Literaten wie Günter Grass, Harry Rowald, der göttliche Vorleser, Henning Mankell und der Mann, der sie alle kritisierte und verriss, Helmut Karasek. Auch verstorben unser Kollege vom Nekrolog des Hymne des NDR, der große Schauspieler Hans Teuscher mit der sonoren Stimme. Und für alle, die es wie ich auch nicht gewusst haben, bis Lemmy Kilmister gestorben ist, er hat ja seine Karriere bei Hawkwind begonnen, bei dieser britischen Space Rock Band, und er hat ihren größten Hit gesungen. Hier ist Silver Machine. Eloquent Silver Machine. Eine Rubrik darf natürlich auch im Nekrolog 2015 nicht fehlen, obwohl er erst 2016 fällig wird. Kein Flashback ohne Bowie. Ja, und leider aus traurigem Anlass, denn der großartige, der einzigartige David Bowie ist im Januar 2016 verstorben. Hier ist die Single aus seinem letzten Album Lazarus. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Drei wie ein Blaukehlchen, David Bowie, Lazarus, das wirft einen kleinen Schatten hier auf den Radio Marabu Flashback. Der wird jetzt aber weggeblasen durch James Last. Großmeister des Easy Listening James Last und in ganz ähnlich musikalischen Spuren wandelte auch Gerd Naczynski aus dem Osten. Thank you. Gerd Naczynski auf Radio Marabu. Eine weitere Rubrik wird auch die nächsten 30, 40 Jahre den Flashback bestimmen. Brecht hat Recht. Und da gibt es einen aktuellen Anlass. 2015 verstarb Barbara Brecht-Schall. Zwar hochbetagt, aber sie lebt noch, die großartige Brecht-Interpretin Gisela May. Und was bekam der Soldatenweib aus der alten Hauptstadt Prag? Aus Prag bekam sie die Stöckelschuh, einen Gruß und dazu die Stöckelschuh. Das bekam sie aus der Hauptstadt Prag. Und was bekam der Soldatenweib aus Warschau am Weichselstrand? Aus Warschau bekam sie das leinene Hemd, so bunt und so fremd, ein polnisches Hemd. Das bekam sie vom Weichselstrand. Und was bekam der Soldatenweib aus Oslo über dem Sund? Aus Oslo bekam sie das Kräglein aus Pelz, hoffentlich gefällt's das Kräglein aus Pelz. Das bekam sie aus Oslo am Sund. Und was bekam der Soldatenweib aus dem reichen Rotterdam? Aus Rotterdam bekam sie den Hut und der steht ihr so gut, der holländische Hut. Den bekam sie aus Rotterdam. Und was bekam der Soldatenweib aus Brüssel im belgischen Land? Aus Brüssel bekam sie die seltenen Spitzen, ach die zu besitzen, so seltene Spitzen. Kam sie aus belgischem Land. Und was bekam der Soldatenweib aus der Lichterstadt Paris? Aus Paris bekam sie das seidene Kleid zu der Nachbarin Neid, das seidene Kleid. Das bekam sie aus der Stadt Paris. Und was bekam der Soldatenweib aus dem weiten Russland? Aus Russland bekam sie den Witwenschleier, zur Totenfeier den Witwenschleier. Das bekam sie aus Russland. Gisela May im Nekrolog 2015. Wie gesagt, sie lebt noch. Aber gestorben im vergangenen Jahr die Schauspielerkollegen Leonard Nimoy, Pierre Brice, Christopher Lee, Omar Sharif, Günter Schabowski. Warum Günter Schabowski in dieser Aufzählung? Ganz einfach, er hat ja auf der weltpolitischen Bühne eine zwar kurze, aber sehr, sehr wirkungsvolle oder bedeutungsvolle Rolle gespielt. Das Verlesen von Zetteln, das Korrekte auf Pressekonferenzen, kann manchmal historische Folgen haben. So geschehen im Herbst 1989 in der damals noch existierenden DDR. Und man muss es können, schauspielerisch. Ein großer Schauspieler ist auch gestorben. Lange Zeit war er am Deutschen Theater, Fred Düren. Und den hören wir mit dem Titel als Sänger im Gefängnis zu singen. Sie haben Gesetzbücher und Verordnungen. Sie haben Gefängnisse und Festungen, ihre Fürsorgeanstalten sehen wir nicht. Sie haben Gefängniswärter und Richter, die ihr Geld bekommen und zu allem bereit sind. Ja, wozu denn? Glauben Sie denn, dass Sie uns damit kleinkriegen? Ehe sie verschwinden und das wird bald sein, werden sie gemerkt haben, dass ihnen das alles nichts mehr nützt. Dass ihnen das alles nichts mehr nützt. Sie haben Zeitungen und Druckereien, um uns zu bekämpfen und mundtot zu machen. Ihre Staatsmänner zählen wir nicht. Sie haben Pfaffen und Professoren, die ihr Geld bekommen und zu allem bereit sind. Ja, wozu denn? Müssen Sie denn die Wahrheit so fürchten? Ehe sie verschwinden und das wird bald sein, werden sie gemerkt haben, dass ihnen das alles nichts mehr nützt. dass ihnen das alles nichts mehr nützt. Sie haben Geld und Kanonen, Polizisten und Soldaten. Ja, wozu denn? Haben sie denn so mächtige Feinde? Sie glauben, da muss doch ein Halt sein, der sie die Stürzenden stützt. Eines Tages, und das wird bald sein, werden sie sehen, dass ihnen alles nichts nützt. Und dann können sie noch so laut Halt schreien, weil sie weder Geld noch Kanone mehr schützt. Und dann können sie noch so laut Halt schreien, weil sie weder Geld noch Kanone mehr schützt. Der Schauspieler Fred Düren. Wir hatten ja gerade schon einen Schwenk zur Politik gemacht. Da sind einige Politiker im vergangenen Jahr verstorben. Und wir wissen ja, Politiker müssen auch manchmal, nicht nur selten, gute Schauspieler sein. Seine größte Rolle war die des Kettenrauchers Helmut Schmidt. Ex-Bundeskanzler ist im vergangenen Jahr gestorben. Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker ebenso wie Egon Bahr und Alexander Schalk-Golodkowski, der das Export-Waffenhandelssystem der DDR geleitet hat. Viele andere Dinge hat er auch an den Westen verkauft. Er starb ebenfalls 2015. Dann ging noch ein berühmter politischer Redakteur von Bord aus dem Fernsehen, von Monitor. Klaus Bednarz. Thomas Kurzhals ist im vergangenen Jahr verstorben. Er war unter anderem bei Karat und schrieb diesen Hit: Hab den Mond mit der Hand berührt. Wirf die Nacht die Schatten ans Fenster, lieg ich wach auf Dauer. Und ich flieg mit meinen Gedanken aus dem Tag. Göbel, der Marabu-Flashback, der Nekrolog 2015. An zwei Regisseure wollen wir noch erinnern. Gestorben im vergangenen Jahr Helmut Dietl. Und ebenfalls verstorben 2015 der französische Regisseur Luc Bondy.

Tja, da sind 2015 schon einige Giganten gegangen. Zwei ewig totgedroschene Radiohits, Stand By Me und When a Man Loves a Woman, Benny King und Percy Sledge. Und von der nächsten Künstlerin kennt man wahrscheinlich auch eher den Titel als ihren Namen, aber im Radio ist das Lied millionenfach gelaufen. Wir haben es auch immer, immer wieder gern gespielt. Lynn Anderson und Rose Garden. Your pardon, I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Oh, oh, oh, oh. I beg your pardon, I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile. Pardon, I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon, I never promised you a rose garden. I could sing you tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap. Still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So smile for pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. Rose Garden, Lynn Anderson. Ebenfalls 2015 gestorben ist Stevie Wright, der Sänger der Easy Beats. Und die hören wir jetzt. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I'm gonna have fun in my city. Friday on my mind, die Easy Beats, da läuft etwas im Hintergrund, daran wollen wir auch erinnern, die berühmte Fanfare von Infinity Guru Josh ist im vergangenen Jahr verstorben. Den spielen wir jetzt aber nicht, wir nehmen Abschied mit etwas anderem. Wir gehen aus der Sendung mit Demis Roussos, der seinerzeit die Band Aphrodite's Child gegründet hat in den 60er Jahren. Und wir verzeihen ihm auch, dass er am Ende mehr im Musikantenstadel zu Hause war. Hier ist Demis Roussos. Da muss noch gesagt werden, dass er ganz zum Schluss wieder zur ernsten Musik zurückgekehrt war. Aber das hat man kaum noch zur Kenntnis genommen. Wir nehmen jetzt zur Kenntnis. Goodbye, my love. Goodbye. Ich bleib dir treu bis mir.